Aus Anlass des 5. Todestages von großen Genossen Kim Jong-il gab am 3. Dezember der Vorsitzende des Memarischen Fahrberatungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, Tin Tun, eine Stellungnahme ab. Darin hob er hervor, Genosse Kim Jong-il sei ein großer Führer und gütiger Vater des Volkes gewesen, der sich sein ganzes Leben lang für das Glück des Volkes und das Gedeihen des Landes eingesetzt habe. Er habe energische auswärtige Tätigkeit für die Gestaltung einer neuen Welt, wo das Ideal Souveränität, Frieden und Freundschaft durchgesetzt sei, entfaltet und lebe dank dessen im Herzen der progressiven Menschen ewig fort.